Das ist dumm, ne? Aber das ist dumm. Das haben wir auch nicht mal ein paar, ne? Thank you. Ich bin echt hier.